Ich verließ das Haus. Laut heulte in meiner Seele der schadenfrohe Wolf. Ein gewaltiges Theater fand zwischen den beiden Harris statt. Denn das war mir sofort klar, diese unerquickliche Abendstunde hatte für mich viel mehr Bedeutung als für den indignierten Professor. Für ihn war sie eine Enttäuschung und ein kleines Ärgernis. Für mich aber war sie ein letztes Misslingen und Davonlaufen, war mein Abschied von der bürgerlichen Welt. Was für ein trostloser, beschämender, böser Tag, vom Morgen bis zum Abend, vom Friedhof bis zu der Szene beim Professor. Wozu? Warum? Hatte es einen Sinn, noch mehr solche Tage auf sich zu laden? Nein. Und so würde ich denn heute Nacht der Komödie ein Ende machen. Geh heim, Harry, und schneide dir die Kehle durch. Lang genug hast du damit gewartet. Wütend lief ich durch die Straßen, wütend und todestraurig. In einer trostlosen Vorstadtkneipe ruhte ich einen Augenblick aus, trank Wasser und Cognac, lief weiter. Die steilen, krummen Gassen der Altstadt hinauf und hinab, durch die Alleen über den Bahnhofplatz. Da und dort blieb ich hängen, einen Becher lang, zwei Becher lang. Dann jagte es mich weiter. Immer näher, immer deutlicher begann ich, das Gespenst zu sehen, vor dem ich mich fürchtete. Es war die Heimkehr, die Rückkehr in meine Stube, zum Tisch mit den Büchern, zum Divan mit dem Bild meiner Geliebten, darüber zu dem Augenblick, da ich mir mit dem Rasiermesser die Kehle durchschneiden musste. Mein Herz klopfte wie rasend. Ich fühlte die Angst aller Ängste, die Todesfurcht. Obwohl ich keinen anderen Ausweg sah, graute mir doch unaussprechlich vor der Hinrichtung, vor dem kalten, klaffenden Schnitt ins eigene Fleisch. Vernünftig sprach ich mir selber zu wie einem geängstigten Kind, aber das Kind hörte nicht. Es lief davon, voll tödlicher Angst, voll flackernder Sehnsucht nach Leben. Spät in der Nacht zog es mich in ein Wirtshaus hinein, hinter dessen Fenstern heftige Tanzmusik erscholl. Überm Tor las ich im Hineingehen ein altes Schild zum Schwarzen Adler. Drinnen war Freinacht, lautes Menschengetümmel, Rauch, Weindunst und Geschrei. Im hinteren Saale wurde getanzt. Ich wurde neben dem Buffet an einen Tisch gedrängt. Dort saß ein hübsches, bleiches Mädchen auf der Wandbank in einem dünnen, tief ausgeschnittenen Ballkleidchen, eine verwelkte Blume im Haar, und sah mich lächelnd und aufmerksam an. Darf ich mich neben Sie setzen? Gewiss darfst du das. Wer bist du denn? Danke. Ich kann unmöglich nach Hause gehen. Ich will hier bleiben, bei Ihnen, wenn Sie es erlauben. Bleib nur hier. Warum kannst du denn nicht heimgehen? Zu Hause wartet etwas auf mich. Nein, ich kann nicht, es ist zu schrecklich. Dann lass es warten und bleib da. Komm, wisch dir erst die Brille ab, du kannst ja gar nichts sehen. Was wollen wir denn trinken? Burgunder? Nun sah ich sie erst deutlich, das bleiche, feste Gesicht mit dem blutrot gemalten Mund, den hellen, grauen Augen, der glatten, kühlen Stirn. Aber erst einmal bestelle ich ein belegtes Brot für dich. Du musst etwas essen. Danach darfst du trinken, aber nicht zu rasch. Wollen wir wetten, dass es lange her ist, seit du zum letzten Mal jemandem hast gehorchen müssen? Ja, Sie haben die Wette gewonnen. Woher wussten Sie denn das? Keine Kunst. Gehorchen ist wie Essen und Trinken. Wer es lang entbehrt hat, dem geht nichts darüber. Nicht wahr? Du gehorchst mir gern. Sehr gern. Sie wissen alles. Du machst es einem leicht. Vielleicht könnte ich dir auch sagen, was das ist, was daheim auf dich wartet und wovor du solche Angst hast. Aber du weißt es ja selber. Wir brauchen nicht davon zu reden, hä? Dummes Zeug. Entweder einer hängt sich auf, nun ja, dann hängt er sich eben auf, er wird Grund dazu haben. Oder er lebt noch. Und dann hat er sich bloß um das Leben zu kümmern. Nichts ist einfacher. Oh, wenn es so einfach wäre. Ich habe mich bei Gott genug um das Leben gekümmert. Es hat nichts genützt. Sich aufhängen ist vielleicht schwer, ich weiß es nicht, aber Leben ist viel, viel schwerer. Nun, du wirst sehen, dass es kinderleicht ist. Den Anfang haben wir schon gemacht. Du hast deine Brille geputzt, hast gegessen, getrunken. Jetzt gehen wir und bürsten deine Hosen und Schuhe ein wenig, sie haben es nötig. Und dann wirst du einen Schimmi mit mir tanzen. Da sehen Sie, dass ich doch recht hatte. Ich kann kein Chemie tanzen. Auch kein Walzer und keine Polka und wie die Dinger alle heißen. Ich habe nie in meinem Leben tanzen gelernt. Sehen Sie jetzt, dass doch nicht alles so einfach ist, wie Sie meinen? Das schöne Mädchen lächelte mit seinen blutroten Lippen und schüttelte den festen, knabenhaft frisierten Kopf. Sie erinnerte mich an jemanden. Jemand aus meiner frühen Jugend. Aber wer war es? Du kannst also nicht tanzen. Überhaupt nicht? Nicht einmal ein One-Step? Und dabei behauptest du, weiß Gott, welche Mühe du dir mit dem Leben gegeben hast. Was hast du denn all die Jahre getrieben, wenn du nicht tanzen gelernt hast? Ach, ich weiß es selber nicht mehr. Studiert, Musik gemacht, Bücher gelesen, Bücher geschrieben, Reisen gemacht. Merkwürdige Ansichten, die du vom Leben hast. Du hast also immer schwierige und komplizierte Sachen getrieben. Und die einfachen hast du gar nicht gelernt? Ich weiß schon, dass ich verrückt bin. Ach was, sing mir keine Lieder vor. Du bist keineswegs verrückt. Du bist mir sogar viel zu wenig verrückt. Du bist so auf eine dumme Art gescheit, scheint mir. Richtig wie ein Professor. Komm, iss noch ein Brötchen. Nachher erzählst du weiter.